Jetzt steh schon wieder hier, weiß nicht, was ich sagen will. Hab dieses Gespräch schon so oft geführt und wie immer bist du still. Lässt mich nicht fort, hältst mich hier fest. Ich dreh auf der Stelle und frag mich nach dem Rest meines Lebens und wann es beginnt. Seh an der Sanduhr, wie die Zeit verrinnt. Lass mich los, lass mich gehen. Ich will fliegen, nicht mehr stehen. Ich schau nach vorn, du bleibst zurück. Verbrenn meine Brücken Stück für Stück. Ich weiß nicht wohin, noch weiß ich mit wem. Aber ich freu mich auf dieses Leben. Wenn du mal das Unbekannte rufst, ist es besser zu gehen, sich nicht aufzugeben. Die Kreise ziehen mich Schritt für Schritt. Ich lass mich treiben und gehe mit. Ein Fuß nach vorn, der Blick ist weit. Sieht doch nur die Endlichkeit. Die alten Pfade, sie sind schwer. Beine müde und Kopf so leer. Der Geist ist frei, der Körper schreit. Der Traum vom Horizont, der bleibt. Lass mich los! Lass mich gehen, ich will fliegen, nicht mehr stehen. Ich schau nach vorn, du bleibst zurück. Verbrenn meine Brücken Stück für Stück. Ich weiß nicht wohin, noch weiß ich mit wem. Aber ich freu mich auf dieses Leben. Wenn nur das Unbekannte ruft, ist es besser zu gehen. Was ist denn, wenn man sich nicht alleine in die Ferne zu reisen traut? Was macht man denn dann? Naja, bestenfalls hat man ein paar gute Freunde, die Familie, die einen einen guten Tipp geben, Rat mit Rat und Tat zur Seite stehen und die einen auf einen Tee einladen. Das ist, ob der eingangs erwähnten Fantasielosigkeit der Songtitel auch der Name des nächsten Stücks, Tee. Übrigens könnt ihr das auch alles im Internet kostenlos runterladen, wenn ihr möchtet. Einfach mal bei Google die grünen Raben eingeben, dann findet ihr uns.